Der Stimmbürger als nützlicher Vollidiot von Gregor A. Rutz, Generalsekretär der Schweizerischen Volkspartei. Wer gemeint hat, die Bundesräte würden sich künftig in Abstimmungskämpfen etwas mehr Zurückhaltung auferlegen, sieht sich bitter enttäuscht. Bereits Ende September verteilte Bundesbern wieder teure Hochglanzprospekte. Die Steuerzahler finanzieren einmal mehr Staatspropaganda, die sie gar nicht wollen. Besonders störend ist, dass einzelne Bundesräte einmal mehr auch vor offensichtlichen Unwahrheiten nicht zurückschrecken. Das Osthilfegesetz, über welches wir am 26. November abstimmen, schafft bekanntlich einen Freipass für unbegrenzte Kohäsionszahlungen an die EU. Da im Gesetz kein konkreter Betrag über die zu leistenden Zahlungen steht, können Bundesrat und Parlament jederzeit zusätzliche Kohäsionszahlungen leisten. So wurde der EU neben der Ostmilliarde bereits ein Betrag von 350 Millionen Franken anlässlich des EU-Beitritts von Rumänien und Bulgarien in Aussicht gestellt. Diese umfangreichen Ausgaben müssen weitgehend durch zusätzliche Steuern sowie durch Zahlungen aus anderen Departementen zusammengetragen werden. Denn die Forderung der Schweizerischen Volkspartei nach einer budgetneutralen Finanzierung wurde vom Parlament abgelehnt. Diese Fakten scheinen die neue EVD-Vorsteherin nicht daran zu hindern, das Gegenteil zu behaupten. Auf die Frage, ob die Ostmilliarde budgetneutral finanziert werden könne, antwortet Bundesrätin Leuthard mit Ja. Wir werden keine Schulden machen und keine Steuern erhöhen, sagte sie gemäß der Neuen Zürcher Zeitung am 9. Oktober 2006. Man muss weder Ökonom noch Mathematiker sein, um zu merken, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Aufschlussreicher ist der zweite Teil der Antwort. Was die 60% Einsparungen betrifft, so werden diese bei der traditionellen Osthilfe gemacht, und zwar beispielsweise durch den Ausstieg aus Russland, Rumänien und Bulgarien. Das ist vertretbar. Bei diesen drei Staaten, für die wir bisher jährlich 27 Millionen Franken aufgewendet haben, handelt es sich nicht um Entwicklungsländer und steht heute nicht mehr die Armutsbekämpfung im Vordergrund. Die gleiche Argumentation, welche Leuthard in der Neuen Zürcher Zeitung präsentiert, führt der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein an. Die Finanzierung dieses Beitrags erfolgt budgetneutral. 60 Millionen Franken pro Jahr werden durch Einsparungen bei der traditionellen Osthilfe kompensiert. Zum Beispiel wird die Unterstützung Rumäniens, Bulgariens und Russlands beendet. Tatsache ist, bei Rumänien und Bulgarien sind nicht etwa Einsparungen geplant. Im Gegenteil, seitens der Schweiz sind der EU bereits zusätzliche Zahlungen von 350 Millionen Franken im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien in Aussicht gestellt worden. Die Aussagen des Bundesrates sind irreführend und falsch, und sie erfolgen wider besseres Wissen. Micheline Calmiret bestätigte, dass eine Umlagerung unserer Hilfe erfolgen könnte, da die EU von uns erwartet, diese Staaten auch nach deren EU-Beitritt zu unterstützen, gemäß Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, den 9. April 2006. Dazu hätten die Stimmbürger nichts mehr zu sagen, wie die Neue Zürcher Zeitung bestätigte. Die Kredite hätte zwar das Parlament zu beschließen, ein erneutes Referendum wäre aber nach der Annahme des Gesetzes nicht mehr möglich. Es ist zwecklos, Ohren und Augen vor den Realitäten zu verschließen und die Fakten zu verschweigen oder gar zu leugnen, schreibt die Neue Zürcher Zeitung am 17. Mai 2006. Diese Aussage muss sich namentlich Bundesrätin Leuthard zu Herzen nehmen. Es ist ein Trauerspiel für unsere direkte Demokratie, dass der Bundesrat einmal mehr mit teurer Staatspropaganda und Desinformation der Bürger einen Abstimmungskampf zu seinen Gunsten zu beeinflussen versucht. Ist der Stimmbürger in den Augen der Regierung nur noch ein nützlicher Vollidiot?